Charlottes Mutter saß aufrecht in ihrem verstellbaren Bett, trug eine lockige, champagnerfarbene Perücke und ein T-Shirt in Pink mit einem Zeichentrickteufel und dem Text »Wild Thing, I think I love you« vorne drauf. Als Charlotte und Jonathan ins Zimmer schlüpften, zuckten ihre kleinen braunen Augen zu ihnen. Aus dem einzigen Fenster sah man zwei Stockwerke hinunter auf den Rasen des River Mansion Campus, wo Patienten und ihre Familien Feiertagspicknicks im Gras abhielten. Gelbe Blumen umstanden das ganze Grundstück. Auf der anderen Seite des Boulevards flackerte aus einer kleinen Raffinerie, die man bei der Einfahrt nicht sah, eine Abgasflamme in den Montagshimmel. Auf Beesys Tür informierte ein Schild »Sauerstoffpatient«, aber Beesy trug ihre Nasenbrille nicht und es gab auch keinen Monitor, keinen Zylinder oder eine Wandsteckdose, die nahelegten, dass sie es tun sollte. Vielleicht war Beesy schon darüber hinaus. Ein junger Priester mit cranberry-rotem Kragen und einem kurzärmeligen schwarzen Hemd saß am Fuß ihres Betts, im Arm die Gitarre, auf der er gerade gespielt hatte. Auf der Bettdecke lag ein Heft mit der Aufschrift »Das Leben, ein Schauplatz«. Der Priester hatte einen silbernen Mylar-Ballon mitgebracht, auf den die Worte »Auf und davon« gedruckt waren, ebenfalls in Pink, und den er an Beesys Betthaupt festgebunden hatte. Das gehörte alles zu seiner Priesterausrüstung. »Sie mag Liebesschnulzen«, sagte der junge Priester lächelnd und erhob sich zum Gehen. »Mochte sie jedenfalls, als sie hier ankam. Jetzt kann sie gar nichts mehr so recht genießen.« Er schaute Charlottes Mutter vernarrt an, die jetzt schlief oder zumindest die Augen geschlossen hatte. Auf dem Plastiknamensschild des Priesters stand »Pater Ray, Gesellschaft Jesu«. »Oder?« fragte er Charlottes Mutter. »Nein«, sagte diese mit Emphase und überraschenderweise. Beim Klang ihrer eigenen Stimme klappten die Augen auf. Charlotte schenkte erst dem Priester und dann ihrer Mutter ihr verständnisvollstes Lächeln, schien aber nicht zu wissen, was sie sagen sollte. Charlottes Mutter hing an einem Tropf, dessen Schlauch ominös unter ihrem T-Shirt verschwand. Auf ihrem rechten Arm prangte ein grüner Gips voll gelber Smiley-Gesichter und lauter Filzstift-Unterschriften. Jonathan sah, dass Beesys Haut ober- und unterhalb des Gipsverbandes gelb und blau und zerknautscht war. Sie war irgendwann gestürzt und jeder wusste, das war der Anfang vom Ende. »Charlotte kann sich glücklich schätzen, mit Ihnen verheiratet zu sein«, sagte Beesy, entweder zu Jonathan oder zu dem Priester. Ihr kleiner, vogelgleicher Kopf war in das Kissen eingesunken. Ihr letzter Ehemann war ein beschissener Katholik, den keiner leiden konnte. »Das stimmt nicht, mein Schatz«, sagte Charlotte. »Seine Kinder haben ihn geliebt, lieben ihn immer noch.« Pater Ray nickte und lächelte. Mehr wollte er nicht sagen, er wollte nur weg. Charlottes Mutter hatte keinen Schimmer, wer er war. Charlotte nahm Jonathans Hortensie in Besitz, ging ans obere Ende vom Bett ihrer Mutter, stellte die Pflanze auf den Nachttisch und warf Kleenex-Tücher, die sich überall angesammelt hatten, in einen glänzenden Abfalleimer aus Metall. Dann zog sie die Vorhänge auf, damit mehr Licht hereinkam. »Wir dachten, du schläfst vielleicht«, sagte sie. »Jonathan hat dir diese schöne Blume mitgebracht.« »Meine Augen sind offen«, sagte Beesy. »Wenn ich schlafe, sind sie zu.« »Das ist bei mir genauso«, sagte Charlotte frisch. Sie nahm die Topfpflanze wieder und stellte sie mitten aufs Fensterbrett, wo sie etwas fröhlicher aussah, wenn auch nicht richtig hübsch. »Was ist das?« fragte Charlottes Mutter und folgte der Bewegung der Pflanze mit den Augen. »Ist das eine große Zinnie? Die mag ich nicht, die stinken.« »Es ist eine blaue Hortensie«, sagte Charlotte munter. »Die magst du, angeblich.« Sie strich die weiße Krankenhausdecke glatt und warf einen Blick auf den Wandfernseher. Der Ton war aus, aber Operas großes, glänzendes Gesicht füllte den Bildschirm aus. Jonathan war nicht ganz hereingekommen, dachte aber, dass das Zimmer mal desinfiziert werden müsste. Unbewusst zwickte er sich kurz die Nase zu. »Damals, als ich noch lebte, war das wohl so«, antwortete Charlottes Mutter in Bezug auf ihren Blumengeschmack. »Jawohl«, sagte Charlotte und sah Jonathan lächelnd an. »Jetzt bist du tot. Ich weiß gar nicht, warum wir dich überhaupt besuchen.« »Deine Schwester mochte Dr. Kamasutra«, sagte Charlottes Mutter schwächlich, »aber ich glaube, den Deal hat ihr die Glatze versaut.« Bisi keuchte und Jonathan hörte, wie rasselnd sie atmete, langsam, angestrengt, tief drinnen Husten behindert. Ein Atmen, das nicht viel damit zu tun hatte, was da sonst in ihrem Körper ablief. »Mom nennt ihren Arzt Dr. Matsui lieber Dr. Kamasutra«, erklärte Charlotte mit einem Seitenblick auf Oprah. »Anscheinend gefiel er Nika.« »Anscheinend«, betonte ihre Mutter. Jonathan fühlte sich zu groß in diesem Zimmer und zu maskulin, als verströmte er irgendeinen Männchenduft. Er wollte etwas sagen, ein positives Wort in das scheußliche Treiben einspeisen. Charlotte und ihre Mutter waren aber eigentlich eine Einheit, die gar keinen Bedarf für irgendein Wort von ihm hatte. Bisi war völlig anders als vor einem Jahr bei seinem letzten Besuch. Jetzt, in diesem Zimmer, wo sie bald sterben würde, wirkte sie zwar definitiv menschlich, aber unerträglich, als würde sie direkt vor Jonathan schrumpfen, in einem Tempo, das er, groß, massig, über ihr aufragend, mit bloßem Auge sehen konnte, wie ein Ballon, der an Luft verlor. War das etwa Druck, der den Raum erfüllte? Jemand hatte Rouge auf Bisis Wangen aufgetragen, ihre Haut hatte eher die Farbe ihrer Kissen, die so aufgeplustert waren, dass ihr Kopf mit seinem Champagnerhäubchen fast darin verschwand. Es verschlug Jonathan die Sprache. Er war erleichtert, dass ihm erspart geblieben war, Mary Lynn jemals in so einem Zustand zu sehen. Sie tot zu sehen, war schlimm genug gewesen, aber das hier war noch schlimmer. Inzwischen starrte Bisi ihm direkt ins Gesicht. Sie hatte den Mund fest zusammengekniffen und nach innen gezogen und runzelte die Stirn, als wollte sie unter größten Mühen etwas ausdrücken. Jonathan fragte sich, was sie gerade sah. »Also«, verkündete sie, »was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Varney?« Sie blinzelte mit ihren winzigen Augen, dann noch einmal, »wer dich kennt, bewertet dich nicht allzu hoch, oder?« Sie schenkte Varney ein mitleidloses Lächeln, wer immer das war. Charlotte konnte genauso lächeln. Bisi rang tief nach Luft. Dann klappte ihr Mund weit nach unten, ihr Gesicht entspannte sich vom Lächeln und wirkte plötzlich schief, als wäre die Lebenskraft, die es zu einem Gesicht machte, verebbt. Ihre Augen flitzten immer noch hin und her, doch dann schlossen sie sich, als legte eine Wolke über ihnen eine Pause ein. An ihrem verletzten linken Arm unterhalb vom grünen Gips krampften und krallten ihre Finger unablässig. Im Zimmer roch es säuerlich, aber zugleich auch süß. Irgendwo tief in den Eingeweiden des alten Gebäudes hörte Jonathan so etwas wie das Ruckeln eines Presslufthammers. Seit er hereingekommen war, hatte er nichts gesagt und war nichts gefragt worden, nur als Varney. Sie waren noch gar nicht so lange da. Ein leises Klopfen, dann das Zischen der aufgehenden Tür. Das lächelnde Gesicht einer Frau erschien, einer Krankenschwester. Sie beugte sich herein. Gestärkte weiße Haube, spitze Nase, blinzelnde Augen, großer Mund, rot von frischem Lippenstift. Sie sah Jonathan an, dann Bisi und schließlich Charlotte. »Wie geht's uns denn so?« fragte sie. »Brauchen wir irgendetwas?« Sie hatte einen Akzent. »Es geht uns gut«, antwortete Charlotte an Bisis Stelle. »Danke sehr.« Die Krankenschwester lächelte ihr bedeutungsvolles Lächeln. »Und wie geht es Ihnen?« Das war an Charlotte gerichtet. »Geht es Ihnen auch gut?« Sie kannten sich. Die Schwester kam heran, tauschte die Schnabeltasse mit Wasser auf dem Nachttisch gegen eine frische aus und wandte sich wieder zum Gehen. »Ja«, sagte Charlotte, so einnehmend sie konnte, »auch mir geht es prima.« »Okay.« Die Tür glitt weich zurück und fiel ins Schloss. Mittlerweile sickerten in der Spätsommerwärme die Labor Day-Besucher aus den River Mansions zu ihren Autos zurück. Ältere Insassen standen an ihren Fenstern und sahen ihnen nach. Einige winkten oder weinten, andere standen nur da. Das warme, üppige Gras verströmte einen chemischen Geruch, aber den Fluss in der Nähe konnte man auch riechen. Es war deutlich über 30 Grad. Sie waren noch eine Weile im Zimmer geblieben, hatten wenig gesagt. Charlotte spähte ab und zu zum Fernseher hoch. Sie warteten auf nichts. Jonathan trat ans Fenster und musterte die Straßen. Yonkers. War das eine eigene Stadt? Er hatte davon gehört, war aber noch nie bewusst da gewesen. Nach irgendeinem Mann benannt, Yonkers, ein Holländer. Beesys Atem wurde langsam ausgeglichener und kam zur Ruhe. Sie sprach in ihren Träumen. »Na, wenn ich das täte, müsste ich ja verrückt sein, oder?« Darauf hatte Charlotte geantwortet, damit sie sich nicht einsam fühlte. »Nein, Mutter, gar nicht.« Ein andermal sagte Beesy weniger deutlich, »Ja, Tom, ja, Tom, ja.« Tom war ihr Mann gewesen, der Vater der beiden Mädchen. Eine Zeit lang blätterte Charlotte in »Das Leben, ein Schauplatz«, dem Heft, das der Priester dagelassen hatte. Leise, um ihre Mutter nicht zu wecken, las sie Jonathan etwas vor. Das neue Jahrtausend, windgepeitscht, in Blut geritzt. Sie schaute Jonathan am anderen Ende des Zimmers an. Was ist da eingeritzt? Ich weiß nicht, antwortete Jonathan. Das ist aber komisch, oder? Meinte sie. In Blut geritzt. Kurze Zeit später hatte die Schwester noch einen Auftritt, das glänzende Gesicht, der saubere Geruch, die Munterkeit in Person. Sie brachte etwas für Beesy, gelben Vanillepudding. Sie trat ans Bett, legte eine Hand auf Beesys Handgelenk, wartete, als horchte sie und sagte dann, »Na schön.« Sie musste Schwedin sein, Lutheranerin. »Ich glaube, sie hat uns jetzt zurückgelassen.« »Oh«, sagte Charlotte und wirkte sehr überrascht, »meine Güte, ich wollte unbedingt dabei sein.« »Das sind Sie ja auch, meine Liebe«, sagte die Schwester und strich Beesys Decke glatt. »Sie sind genau hier. Das ist so schön.« Es gab so vieles zu regeln und die Leute von den River Mansions waren dazu da, es effizient zu regeln. Alle Arrangements waren seit langem besprochen. Es war kein unbehaglicher Moment. Charlotte schaltete den Fernseher aus und versuchte dann, die Hände ihrer Mutter übereinander zu legen. Aber der Gips war sperrig, es war gar nicht so einfach. Dann war da der Tropf, den irgendwann jemand abmachte. Nach einiger Zeit erschienen zwei Schwarze in Overalls mit einer Bahre und frischen Laken. Der eine war älter und sehr feierlich. Der andere, jüngere, war alles andere als feierlich. Sie ist jetzt in Frieden. Dann wurde es Zeit, nichts mehr in die Wege zu leiten. Von Anfang an hatten sie vorgehabt, Sushi essen zu gehen. Ganz weit unten, downtown, gab es ein Lokal, das Charlotte mochte, wo kleine Boote, California Rolls und Miso-Suppe und Unagi auf einem stetig fließenden Strom heranbrachten, in einem rings um eine runde Bar verlaufenden Metallkanal. »Das könne man sich schwer vorstellen«, sagte Charlotte. Sie wollte ihn einladen als Dank dafür, dass er mitgekommen war. Doch draußen, auf dem heißen Gehsteig vor den River Mansions, drehte sich Charlotte um und betrachtete das alte flache Backsteinensemble. Ältere Menschen starrten auf sie herab aus ihren Zimmern. Die blaue Hortensie stand immer noch im Fenster ihrer Mutter. Sie fing an zu weinen. Sie weinte ganz undramatisch, dachte Jonathan. Die Tränen rollten frei über ihre Wangen. Sie versuchte, mit verzerrtem Mund zu lächeln, atmete durch eine verstopfte Nase. Er stand neben ihr. Die vorbeikommenden Familien achteten nicht auf jemanden, der weinte. Er legte die Hand auf ihre knochige Schulter. Der Stoff war noch kühl von der klimatisierten Luft drinnen. Er wartete einfach ab, blieb bei ihr, ließ sie tun, was sie wollte oder brauchte. Er rechnete nicht damit, dass sie sehr lange weinen würde. In diesem Moment und aus keinem besonderen Grund fiel ihm ein, dass Charlotte gesagt hatte, sie wolle kein Geld aus ihrer Scheidung. Die 4 Millionen hatte er freigegeben, ohne ihre Einwilligung, ohne ihr Wissen. Damals waren sie noch verheiratet gewesen. Aber die Scheidung sei doch ihre Idee gewesen, hatte sie gesagt. Er sei ihr kein Geld schuldig. Er habe ja auch nichts falsch gemacht. Aber jetzt, dachte er, sollte er ihr das Geld geben, ihr das Leben leichter machen. Es würde eine substanzielle Verbindung zwischen ihnen halten. Sie war eine Frau, die mit sehr wenig auskam. »Ich habe gerade eben eigentlich gar nicht an meine Mutter gedacht«, sagte Charlotte, als sie fast schon nicht mehr weinte. Jonathan hatte ihr ein grün-rotes Seidentaschentuch gereicht und sie hatte sich die Augen abgetupft und die Nase geputzt. »Tut mir leid mit meiner Nase«, sagte sie mit einem kläglichen Lächeln. Der Gehsteig reflektierte die Hitze der grellen Sonne. Er hatte angefangen zu schwitzen. Das passierte ihm schnell wie jedem massigen Mann, und er hasste es. »Ich dachte an meine Schwester, die ich so richtig nicht liebe, und wie schrecklich es sein wird, sie anzurufen und ihr zuzuhören, wenn sie mit ihrem Spiritismusgelaber ankommt, als würde das irgendeinen Scheiß bedeuten. Verstehst du?« »Glaub schon«, sagte Jonathan. Er war der Schwester nie begegnet. Und er hatte Charlotte nie weinen sehen. In ihren fast 2 Jahren zusammen hatte keiner von ihnen je geweint. »Du hattest dieses Gefühl doch nicht, dass der Druck im Raum zunahm, oder?« fragte sie. »Ich meine«, sie warf noch einen Blick zu dem Fenster hoch, wo zu irgendeinem Zeitpunkt einmal sie, ihre Mutter und Jonathan gestanden hatten und wo bereits jemand die Hortensie entfernt hatte. Charlotte schüttelte den Kopf, als müsse sie sich mehr Dinge vom Leib halten, als sie je bedenken könnte. »Ich habe nichts gemerkt«, sagte Jonathan. »Nein«, sie schaute ihn zärtlich an, wie schon manchmal. Er erinnerte sich an die Situation. »Aber du warst so lieb mitzukommen. Du hast die Dinge in die Hand genommen. Ich hätte nicht mehr aus noch eingewusst, wenn du nicht da gewesen wärst. Ich wäre verloren gewesen.« »Na, das ist ja gut«, sagte Jonathan. Er hatte gar nichts gemacht. Aber nun spürte er, wie sich etwas in ihm regte, etwas beinahe Sexuelles, das in ihm aufstieg, aber nicht anhielt. »Hast du Hunger?« »Nein«, sagte Charlotte, »überhaupt nicht. Ich weiß, ich hatte Sushi gesagt.« »Macht nichts«, sagte Jonathan. »Das war gar keine schlechte Art zu sterben, findest du nicht?« sagte Charlotte. »Sie ist einfach eingeschlafen, hat einfach losgelassen. Wäre dir das nicht auch am liebsten?« Er hatte das anders empfunden. Seinem Eindruck nach hatte sich Bisi viel mehr ans Leben geklammert, so fest sie nur konnte. Das war Charlotte schlicht nicht aufgefallen, sie hatte anderes bemerkt. Und so wie Bisi wollte er nicht sterben. In einem schäbigen Zimmer, wo es säuerlich roch, mit diesem Ballon und Opera, die im Fernsehen Grimassen schnitt, da gab es bessere Varianten. Aber auch nicht Mary Lynns Tod. Der war ja nicht schrecklich gewesen, aber zu abrupt. Er war nicht vorbereitet gewesen. »Kann ich gar nicht sagen«, lautete seine Antwort. »Ach, ja, wahrscheinlich hast du recht.« Als hätte er sich über den Tod ihrer Mutter beschwert. Sie schüttelte ihren Kopf, als sei sie benommen, tupfte sich die Wangen mit seinem Taschentuch ab, wobei ihr Smaragdring in der Nachmittagssonne kurz aufblitzte. Da wurde Jonathan klar, dass die Frage, was wünschen wir uns vom Leben, seiner Meinung nach die logische Folgefrage, nicht zur Sprache kommen würde. Nicht jetzt. In Charlottes Denkweise vielleicht auch nie. Das wusste er jetzt. »Weißt du was?« sagte Jonathan. Charlotte lächelte ihn schwach an. Sie mochte es, wenn plötzlich etwas Neues kam und hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte. »Ich nehme einfach ein Taxi nach Hause. Das ist das Einfachste.« Noch mehr Passanten, in deren Augen konnten Charlotte und er über sonst was reden, über die große, drastische Erschütterung, die gerade die Erde erfasste, oder etwas Kleineres. Auf der Straßenseite gegenüber von den River Mansions leckte die Raffinerieflamme am Himmel. In der Ferne war eine Polizeisirene zu hören. »Bringst du mich noch bis zum Auto?«, fragte Charlotte. Sie lehnte sich an ihn, ihren warmen Kopf an seine Brust, als horchte sie auf das Poch, Poch, Poch, Poch seines Herzens, wie früher. »Ich fahre einfach nach Hause und lege mich schlafen, okay?« »Ja, das machen wir beide.« »Und morgen sprechen wir, oder?« Sie holte tief Luft, atmete ihn ein. Er war so nah. »Genau«, sagte er, »das machen wir.« Ansonsten taten oder besprachen sie, was all das anging, nichts weiter. Wie Charlotte gesagt hatte, würde es viele andere Tage geben, an denen sie sich träfen, ganz sicher. Das Leben würde weitergehen, bis das, was sie sich tatsächlich von ihm wünschten, klar und handhabbar wurde, so als hätten sie es sich immer so gewünscht. Und er spürte, dass diese Dinge, dass all diese einzelnen Dinge in Wahrheit zusammenhingen.